ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Hierauf ließen wir nach ihnen ein anderes Geschlecht entstehen. Dann schickten wir zu ihnen einen Gesandten von ihnen. Dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. Und die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war und die Begegnung mit dem Jenseits für Lüge erklärte, und der wir im diesseitigen Leben üppigen Wohlstand verliehen hatten, sagte, dieser ist nur ein menschliches Wesen wie ihr, das von dem isst, was ihr esst, und von dem trinkt, was ihr trinkt. Wenn ihr einem menschlichen Wesen euresgleichen gehorcht, dann werdet ihr fürwahr Verlierer sein. Verspricht er euch etwa, dass ihr, wenn ihr gestorben und zu Erde und Knochen geworden seid, wieder hervorgebracht werdet? هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. Weit, weit entfernt ist das, was euch versprochen wird. Es gibt nur unser diesseitiges Leben. Wir sterben und wir leben und wir werden nicht auferweckt. Er ist nur ein Mann, der gegen Allah eine Lüge ersonnen hat, und wir wollen ihm nicht glauben. Er sagte, mein Herr, hilf mir, wo sie mich der Lüge bezichtigen. Er sagte, über ein kleines werden sie wahrlich Reue empfinden. Da ergriff sie zu Recht der Schrei, und so machten wir sie zu Abschaum. Weg darum mit dem ungerechten Volk. Hierauf ließen wir nach ihnen andere Geschlechter entstehen. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Keine Gemeinschaft kann ihrer Frist vorausgehen, noch sie hinausschieben. Hierauf sandten wir unsere Gesandten, einen nach dem anderen. Jedes Mal, wenn zu einer Gemeinschaft ihr Gesandter kam, bezichtigten sie ihn der Lüge. So ließen wir die einen von ihnen auf die anderen folgen und machten sie zum Gegenstand von Geschichten. Weg darum mit Leuten, die nicht glauben. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. Hierauf sandten wir Moses und seinen Bruder Aaron mit unseren Zeichen und einer deutlichen Ermächtigung zu Pharao und seiner führenden Schar. Sie aber verhielten sich hochmütig und waren überhebliche Leute. Sie sagten: Sollen wir denn zwei menschlichen Wesen unseresgleichen glauben, wo doch ihr Volk in unserem Dienst steht? Sie bezichtigten sie der Lüge, und so gehörten sie zu denen, die vernichtet wurden. Und wir gaben bereits Moses die Schrift, auf dass sie recht geleitet werden mögen. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Und wir machten den Sohn Marias und seine Mutter zu einem Zeichen und gewährten ihnen Zuflucht auf einer Anhöhe mit festem Grund und Quellwasser. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. O ihr Gesandten, esst von den guten Dingen und handelt rechtschaffen. Gewiss, ich weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Gewiss, dies ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft, und ich bin euer Herr. So fürchtet mich. Aber sie spalteten sich in ihrer Angelegenheit untereinander nach verschiedenen Büchern. Und jede Gruppierung ist froh über das, was sie bei sich hat. So lasse sie in ihrer Verwirrung für eine gewisse Zeit. Meinen sie etwa, dass wir, wenn wir sie mit Besitz und Söhnen unterstützen, uns beeilen, ihnen gute Dinge zu gewähren? Aber nein, sie merken nicht. إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Gewiss, diejenigen, die aus Furcht vor ihrem Herrn besorgt sind und die an die Zeichen ihres Herrn glauben und die ihrem Herrn nichts beigesellen und die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Diese beeilen sich mit den guten Dingen und sie werden sie erreichen. Wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und bei uns ist ein Buch, das die Wahrheit redet, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. Aber nein, ihre Herzen befinden sich in tiefer Achtlosigkeit davor. Und es gibt bei ihnen andere Taten außer diesen, die sie ausführen. Wenn wir dann diejenigen von ihnen, die üppig leben, mit der Strafe ergreifen, flehen sie sogleich laut um Hilfe. Fleht nicht um Hilfe heute, denn euch wird von uns nicht geholfen. Meine Zeichen wurden euch bereits verlesen, aber ihr pflegtet auf euren Fersen kehrt zu machen. Indem ihr euch davon hochmütig in eurem Nachtgeplauder abwandet. Haben sie denn nicht über das Wort nachgedacht, oder ist zu ihnen gekommen, was nicht zu ihren Vorvätern kam? أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Oder haben sie ihren Gesandten nicht erkannt, so dass sie ihn nun verwerfen? Oder sagen sie, er leidet an Besessenheit? Nein, vielmehr kam er zu ihnen mit der Wahrheit, aber den meisten von ihnen ist die Wahrheit zuwider. Wenn die Wahrheit ihren Neigungen gefolgt wäre, gerieten die Himmel und die Erde und wer in ihnen ist, wahrlich ins Verderben. Aber nein, wir kamen zu ihnen mit ihrer Ermahnung, sie aber wenden sich von ihrer Ermahnung ab. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. Oder verlangst du von ihnen eine Entlohnung? Aber die Entlohnung deines Herrn ist besser, und er ist der beste Versorger. Und du lädst sie wahrlich zu einem geraden Weg ein. Jene, die nicht an das Jenseits glauben, weichen fürwahr vom Weg ab. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. Wenn wir uns ihrer erbarmten und das Unheil, das auf ihnen ist, hinwegnehmen, würden sie wahrlich in ihrer Auflehnung verharren und umherirren. Wir haben sie ja mit der Strafe ergriffen, aber weder unterwarfen sie sich ihrem Herrn, noch flehten sie demütig. Wenn wir ihnen dann ein Tor zu strenger Strafe öffnen, sind sie darüber sogleich ganz verzweifelt. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. Er ist es, der euch Gehör, Augenlicht und Herzen hat entstehen lassen. Wie wenig dankbar ihr seid! Und er ist es, der euch auf der Erde an Zahl hat anwachsen lassen, und zu ihm werdet ihr versammelt werden. Und er ist es, der lebendig macht und sterben lässt, und auf ihn geht der Unterschied von Tag und Nacht zurück. Begreift ihr denn nicht? بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون